بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله معز الإسلام بنصره ومذل الشرك بقهره والصلاة والسلام على من بعث بالسيف ولم يبعث بالقلم نبينا محمد أمير المجاهدين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد wir machen weiter mit unserer Vortragsreihe, inshallah, eine Reise ins Jenseits. Wir sind bei den großen Zeichen der Stunde und haben das erste große Zeichen bearbeitet oder durchgemacht, der Dajjal. Und jetzt sind wir bei das Herabsteigen von Isa alayhi as-salam. Aber bevor wir uns damit beschäftigen, reden wir erstmal über die Eigenschaften, seine Eigenschaften, welche die religiösen Überlieferungen beinhalten und so weiter, um diese kennenzulernen. Und die Beschreibung von Isa a.s. lautet ungefähr so folgendermaßen, dass er ein Mann von durchschnittlicher Größe ist, weder groß, weder zu groß noch zu klein, rötlich, lockig, mit breiter Brust und glattem Haar, als wäre er aus einem heißen Bad herausgekommen. Er hat Haaren bis zu den Ohren. So, jetzt schauen wir uns die über ihn überlieferten Hadith an. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, in der Nacht der Himmelsreise begegnete ich Musa. Er beschrieb ihn, bis er sagte, und ich traf Isa. Er beschrieb ihn und sagte, er hat eine angemessene Größe, seine Haut ist rötlich, als wäre er aus einem Hammam herausgekommen, ja, aus einem Bad. Sahih Bukhari, Band 6, Seite 476. Sahih Muslim, Band 2, Seite 232. Bukhari überlieferte, dass Ibn Abbas sagte, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, ich begegnete Isa und Musa und Ibrahim. Isa ist aber ist rötlich, lockig und hat eine breite Brust. Sahih Bukhari, Band 6, Seite 477. Und Muslim überliefert, dass Abu Huraira radiallahu anhu sagte, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, ich sah mich im Hijr und Quraysh und fragte mich. Dann erwähnte er den Hadith und darin heißt es, und Isa ähnelt am meisten Urwa ibn Mas'ud al-Thaqafi, wenn er im Stehen betet. Also haben wir eine kurze Beschreibung. So, wir schauen uns an, inshallah, die Beschreibung seines Herabsteigens. Nachdem der Dajjal erscheint und Unheil auf der Erde stiftet, entsendet Allah subhanahu wa ta'ala Isa a.s., der auf die Erde herabsteigt. Sein Herabsteigen findet bei der weißen Menara östlich von Damaskus statt. Er trägt dabei zwei Gewänder und hat seine Hände jeweils auf einem Flügel eines Engels gelegt. Wenn er seinen Kopf senkt, tropft er, und wenn er ihn erhebt, fallen Perlen wie Juwelen herunter. Und jeder Käfer und jeder Glaubensverweigerer oder Ungläubiger, der seinen Atem spürt, stirbt, und sein Atem endet dort, wo sein Blick endet. Weit, wie wir sehen. Tayyib, er steigt auf die siegreiche Gruppe ab, Ta'if al-Mansura sozusagen, die auf dem rechten Weg ist und für das Recht kämpft. Diese sind versammelt, um den Dajjal zu bekämpfen. Er steigt herab, wenn zum Gebet gerufen wird, und betet hinter dem Führer jener Gruppe. Und wir hatten erwähnt, dass das Mahdi ist. Taib. Ibn Kathir rahimullah sagte, es ist am meisten bekannt und verbreitet, dass er, alayhi salam, auf dem weißen östlichen Minarett in Damaskus herabsteigt. Man sagt sogar, die Christen haben es weiß gefärbt. Allah alam. Und er sagt weiter, und ich las in einigen Büchern, dass er auf dem weißen Minarett herabsteigt, das östlich der Moschee von Damaskus liegt. Und es gibt kein Minarett in Damaskus, das als das östliche Minarett bekannt ist, außer dasjenige, das sich an der umayyadischen Moschee in Damaskus in östlicher Seite befindet. Und das ist das passendere und das passendere und angebrachtere, denn er steigt herab, wenn zum Gebet gerufen wird. Da sagt der Führer der Muslime zu ihm, O Seele Allahs, tritt vor. Dann sagt er, tritt du vor, denn du wurdest aufgerufen. In einer anderen Überlieferung heißt es, ihr leitet euch gegenseitig. Sahih Muslim, Band 2, 193 bis 194 ist diese Überlieferung. Yani. Aber diese Aussagen ist von Ibn Kathir, Rahmullah, in Al-Nihaya, Al-Fitan wal-Malahim, Band 1, Seite 144 bis 145. Ibn Kathir, Rahmullah, erwähnte, dass zu seiner Zeit im Jahre 741 nach Hijri die Muslime ein Minarett mit weißen Steinen erneuert haben und der Bau wurde von den Geldern der Christen finanziert und die das vorherige Minarett verbrannt hatten. Dies könnte ebenfalls ein Beleg für die deutlichen Zeichen des Prophetentums sein. So hat Allah subhanahu wa ta'ala veranlasst, dass der Bau dieses Minaretts von den Geldern der Christen finanziert wurde, damit Isa ibn Maryam darauf herabsteigt, das Schwein tötet, das Kreuz bricht und von ihnen keine Kopfsteuer akzeptiert. Vielmehr werden sie Muslime oder sie werden getötet. Und so ergeht es auch den anderen Glaubensverweigerern, Kuffar. Yani. Siehe in Nihaya, Al-Fitan, Wal-Malahim, Band 1, Seite 145. Taib. Wir erwähnen noch einen Hadith. Und dann schauen wir uns die Beweise an für das Herabsteigen von Isa a.s. In dem langen Hadith, den Nawas ibn Sam'an berichtete und der vom Erscheinen des Dajjal und dem Herabsteigen Isas handelt, sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dann sendet Allah den Messias ibn Maryam, der beim weißen Minarett östlich von Damaskus herabsteigt, zwischen zwei Gewändern. Seine beiden Handflächen hat er auf die Flügel zweier Engel gelegt. Wenn er seinen Kopf senkt, tropft es, und wenn er ihn erhebt, fallen Perlen wie Juwelen herab. So stirbt jeder Käfer, der seinen Atem riecht, und sein Atem endet dort, wo sein Blick endet. Dann sucht er ihn, den Dajjal, bis er ihm am Tor von Lut begegnet und tötet ihn. Dann geht Isa ibn Maryam zu einer Gruppe von Menschen, die Allah vor dem Dajjal beschützte, und streicht über ihre Augen und berichtet ihnen über ihre Stufen im Paradies. Sahih Muslim, Band 18, Seite 67 bis 68. So. Jetzt schauen wir uns inshallah die Beweise für das Herabsteigen Isa a.s. an. Es ist im Koran und in der authentischen, häufig überlieferten Sunna fest und sicher verankert. Und es ist eines der großen Zeichen der Stunde, wie wir anfangs erwähnt haben. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, also der erste Beweis, Surah 43, Vers 57 bis 61. Und als der Sohn Mariams als Beispiel angeführt wurde, da brach dein Volk sogleich in Geschrei aus. Und sie sagten, sind unsere Götter besser oder er? Sie führten ihn nur zum Streiten an. Nein, vielmehr sind sie streitsüchtige Leute. Er ist nur ein Diener, dem wir Gunst erwiesen und dem wir zu einem Beispiel für die Kinder Israels gemacht haben. Und wenn wir wollten, könnten wir euch wahrlich zu Engeln machen, die zu Statthaltern auf der Erde würden. Und er ist wahrlich Wissen von der Stunde des Gerichts. Hier sieht man das. Und er ist wahrlich Wissen von der Stunde des Gerichts. So hegt ihr keinen Zweifel an ihr und folgt mir. Das ist ein gerader Weg. Also diese Ayat handelt von Isa a.s. und am Ende dieser Verse heißt es, und er ist wahrlich Wissen von der Stunde. Sprich, das Herabsteigen Isa a.s. ist ein Zeichen für das nahestehende Eintreffen der Stunde und darauf deutet auch die andere Leseart, und er ist wahrlich Zeichen der Stunde hin. Sprich, ein Symbol, ein Zeichen für das Eintreffen der Stunde, und diese Leseart ist überliefert von Ibn Abbas, Mujahid und anderen Gelehrten des Tafsir vom Koran. Tafsir al-Qurtubi, Band 16, Seite 105, siehe Tafsir al-Tabari, Band 25, Seite 90 bis 91. Die nächste Ayah, Surah 4, Vers 157 bis 159, und dafür, dass sie sagten, gewiss, wir haben Al-Messiah, Isa, den Sohn Mariams, den Gesandten Allahs, getötet, aber sie haben ihn weder getötet noch gekreuzigt, sondern es erschien ihnen so. Und diejenigen, die sich darüber uneinig sind, befinden sich wahrlich im Zweifel darüber. Sie haben kein Wissen darüber, außer dass sie Mutmaßungen folgen. Und sie haben ihn mit Gewissheit nicht getötet. Nein, vielmehr hat Allah ihn zu sich erhoben. Allah ist allmächtig und allweise. Es gibt keinen unter den Leuten der Schrift, der nicht noch vor dessen Tod ganz gewiss an ihn glauben wird. Und am Tage der Auferstehung wird er über sie Zeuge sein. So, wie diese Verse darauf hinweisen, dass die Juden Israel weder getötet noch gekreuzigt haben und dass Allah subhanahu wa ta'ala ihnen den Himmel erhoben hat, wie in dem Vers, in dem Allah sagt, Surah 3, Vers 55, als Allah sagt, O Isa, ich werde dich nunmehr abberufen und dich zu mir emporheben. So weisen sie auch darauf hin, dass es von den Leuten der Schrift einige geben wird, die an ihn am Ende der Zeit, wenn er tatsächlich herabsteigt, glauben werden, wie die authentischen, häufig überlieferten Ahadith auch belegen. So, jetzt schauen wir uns die Belege aus der authentischen Sunna an, inshallah. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, bei dem in dessen Hand meine Seele sich befindet, Ibn Maryam ist im Begriff zu euch als gerechter Richter herabzusteigen und wird das Kreuz zerstören, das Schwein töten und den Krieg beenden. Und das Geld wird sich mehren, bis niemand es mehr haben möchte und bis die eine Niederwerfung besser ist als die Welt und alles, was sich darin befindet. Dieser Hadith ist im Bukhari Muslim. Dann sagt Abu Huraira, lest, wenn ihr wollt, es gibt keinen unter den Leuten der Schrift, der nicht vor dessen Tod ganz gewiss an ihn glauben wird. Surah 4, Vers 159. Und dieser Hadith ist in Bukhari Nummer 6, Sahih Bukhari Band 6, Seite 490 bis 491 und Sahih Muslim Band 2, Seite 189 bis 191. So, diese Interpretation von Abu Huraira bezüglich dieser Verse zeigt, dass von den Leuten der Schrift alle an Isa al-Islam glauben werden, nachdem er am Ende der Zeit herabsteigen wird und bevor er stirbt, wie bereits deutlich dargestellt wurde. Yani, die Mufassirun unterscheiden sich über diese Aya. Keiner wird sterben, außer dass er an ihn glauben wird. Manche sagen von der jeweiligen Person, von Christen, er selber, oder wenn er Isa al-Islam gekommen ist, dann wird jeder an ihn glauben, aber das bringt dann, also vor dessen Tod so. Bevor er stirbt, wie wir erwähnt haben. Taib, der zweite Beweis, der Prophet sallallahu alaihi wasallam fragte, wie ist es um euch, wenn Ibn Maryam zu euch herabsteigt und euer Anführer ist? Sahih Bukhari, Band 6, Seite 491 und Sahih Muslim, Band 2, Seite 193. Und Muslim überlieferte, dass Hudhaifa ibn Usayd über die großen Zeichen der Stunde berichtete und sagte, und das Herabsteigen Isa ibn Maryams alayhi as-salam. Sahih Muslim, Band 18, Seite 27 bis 28. Also, wir haben noch einige Ahadith, aber ich denke, das reicht. Wir gehen zum nächsten Unterpunkt. Womit regiert und urteilt Isa a.s.? Isa a.s. regiert und urteilt mit der islamischen Gesetzgebung und ist von seinen Nachfolgern. Er bringt keine neue Gesetzgebung, weil der Islam das Siegel aller Religionen ist und bis zum Eintritt der Stunde als solcher bleibt. Dies wird nicht abgelehnt. So ist Isa a.s. einer unter den Führern dieser Umma und der Erneuerer der Angelegenheiten des Islam, da es keinen Propheten nach Muhammad a.s. gibt. Also nicht Erneuerer im Sinne von gemeint von Bid'ah, sondern das, im Sinne von Mujaddid. Also es gibt ein Hadith, Rasulullah s.a.w. sagt, die alle 100 Jahre schickt Allah ein Mujaddid, der die Religion erneuert. Also im Sinne von, dass er die Religion wieder säubert sozusagen. Von der Bid'ah, vom Schirk und so weiter. Allah schickt einen alle 100 Jahre, ein Mujaddid, der die Religion vor der Erneuerung und so weiter säubert. Yani. Also so ist das hier gemeint. Taib, Imam Muslim überlieferte, dass Abu Huraira radiallahu anhu berichtete, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wie ist es um euch, wenn Ibn Maryam zu euch herabsteigt und euer Führer ist? Ich sagte, damit ist Al-Walid ibn Muslim gemeint, zu Ibn Abu Thi'ab al-Awza'i, überliefert von Al-Zuhri, von Ibn Nafi', von Abu Huraira, euer Führer ist von euch. Ibn Abu Thi'ab fragte, weißt du, wie er euer Anführer wurde? Ich bat ihn, berichtest du mir? Er sagte, er wurde euer Anführer durch das Buch Allahs und durch die Sunna eures Propheten. Sahih Muslim, Band 2, Seite 193. Und Jabir ibn Abdullah sagte, ich hörte den Propheten sallallahu alaihi wasallam sagen, es wird eine Gruppe von meiner Umma auf dem geraden Weg für die Wahrheit kämpfen, siegreich bis zum Tage der Auferstehung. Dann steigt Isa ibn Maryam herab und der Anführer sagt, komm, leite das Gebet. Dann sagt er, nein, ihr seid euch gegenseitig Anführer, damit Allah diese Umma ehrt. Sahih Muslim, Band 2, Seite 193 bis 194. Taib. Also Isa a.s. Kommt und dann richtet er mit der Scharia von Mohammed s.a.w. Und wenn jetzt jemand argumentiert, ja, Isa a.s. wird ja das Schwein töten, das Kreuz brechen und die Jizya abschaffen und so weiter, die Kopfsteuer, obwohl die Jizya in unserer Scharia vorhanden ist, dann argumentieren wir damit, dass dies keine Ablehnung der Vorschrift ist, über die Jizya oder so, über die Kopfsteuer, durch eine neue von Isa a.s. kommende Gesetzgebung. Vielmehr ist die Vorschrift der Entgegennahme der Kopfsteuer, der Jizya mit dem Herabsteigen Isas, gemäß der Mitteilung unseres Propheten Mohammed s.a.w. verknüpft. Daher, ja, ne? Und er hat auch darauf hingedeutet, auf diese Abschaffung, siehe Fath al-Bari, Band 6, Seite 492, indem er sagte, bei Allah, Isa wird als gerechter Richter herabsteigen, er wird das Kreuz zerstören, das Schwein töten und die Kopfsteuer abschaffen. Tayyib. Ein nächster Punkt. Und das ist die Verbreitung der Sicherheit und das Erscheinen der Segnungen zu seiner Zeit. Also zum Zeitalter von Isa a.s. Wird es ein Zeitalter sein voller Sicherheit, Frieden, Entspannung und Gelassenheit, in dem Allah subhanahu wa ta'ala den vielen Regen schickt, das Geld vermehrt, also das Geld vermehrt wird und Groll, Argwohn, Hass, Missgunst, Streit und so weiter verschwinden. Ein langer Hadith, den An-Nawas ibn Sam'an berichtete, erzählt von Al-Dajjal, das Herabsteigen Isas, das Ausbrechen von Ya'juj und Ma'juj, also Gog und Magog, im Zeitalter von Isa a.s. und dass er sie verflucht und sie untergehen. Da sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, darin sagt er auch, dann entsendet Allah einen Regen, dem kein Haus aus Lehm oder Haaren, also Kamelhaare, die zusammen genäht werden und woraus dann ein Dach gebaut wird, standhält. Dann wäscht und spült er die Erde, bis sie wie ein Spiegel wird. Dann wird zur Erde gesagt, bring deine Früchte und Güter heraus und bring deinen Segen zurück. Warum zurück? Weil Allah sagt, وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ وَاتَّقَوْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. Wenn die Leute der Stadt geglaubt hätten und gottesfürchtig gewesen wären, da hätte Allah den Segen von Himmel und Erde gesendet. Warum ist so viel Segen weg von dieser Welt? Oder warum machen unsere Früchte uns nicht satt? Oder warum sind unsere Früchte so klein und so weiter? Das liegt an den Sünden der Menschen. Nicht nur der Mensch leidet selber an seiner Sünde, sondern seine Umwelt zieht auch Schaden davon. Und er sagt weiter, zu jener Zeit isst die gesamte Gruppe dann einen Granatapfel und stellt sich unter seiner Schale, in dessen Schatten und die Milch eines Kamels reicht für Stämme von Menschen und die Milch einer Kuh oder eines Schafes reicht für einen gesamten Stamm. Sahih Muslim, Band 18, Seite 63 bis 70. Und Imam Ahmed überlieferte, dass Abu Huraira radiallahu anhu berichtete, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, und die Propheten sind alle Halbgeschwister, haben verschiedene Mütter und eine Religion. Und ich habe auf Isa alaihi salam eher ein Recht als die Menschen, weil es zwischen mir und ihm keinen Propheten gibt und er wird herabsteigen. In seiner Zeit wird Allah den Dajjal vernichten und die Sicherheit auf der Erde walten lassen, bis die Löwen mit den Kamelen laufen, die Tiger mit den Kühen, die Wölfe mit den Schafen und die Kinder mit den Schlangen, ohne dass sie ihnen schaden. Musnad Ahmed, Band 2, Seite 406 und Fath al-Bari, Band 6, Seite 493. Also sind alle Brüder, die Gesandten sind alle Brüder, obwohl sie eine andere Scharia haben, obwohl sie eine andere Gesetzesgebung haben. Nicht jeder Prophet hatte eine andere Gesetzesgebung unter sich. Manche waren Propheten, manche waren Gesandten. Aber, so, ich sage das gerade so allgemein, andere Scharia, aber gleicher Din. Andere Gesetzgebung, aber gleicher Din. Tayyib. Wir können, inshallah, zum nächsten Zeichen rübergehen. Wir gehen zum dritten Zeichen, inshallah. Zum dritten großen Zeichen. Und das ist Yajuj und Majuj. Also Gog und Magog auf Deutsch. Bevor wir über Yajuj und Majuj sprechen, ist es wichtig, Janne, kennenzulernen, wo, ihre Herkunft und was Yajuj und Majuj überhaupt bedeutet. Yajuj und Majuj sind zwei nicht-arabische Namen, jedoch wurde auch gesagt, dass sie arabische sind. Und aufgrund dem Letzteren wird deren Name von der Bedeutung Ejjet al-Nar, das sich entfachende Feuer, oder von Al-Ujaj, das sehr salzige Wasser, das wegen seines hohen Salzgehaltes brennt, hergeleitet. Alles, was über deren Abstammung und Herkunft gesagt wurde, passt auch zu ihnen. Die Ableitung mit der Bedeutung untereinander geraten, wird von folgendem Vers bekräftigt. So sagt Allah, وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَ إِذِي يَمُوجُ فِي بَعْضٍ. Wir lassen die einen von ihnen an jenem Tag wie Wogen unter die anderen geraten. Surah 18, Vers 99. Die Abstammung von Yajuj und Majuj ist menschlich, also von den Kindern Adam a.s. und Hawa a.s. Einige Gelehrten sind der Ansicht, dass sie von Adam, aber nicht von Eva, also Hawa a.s. abstammen und begründen das damit, dass der Samen Adam a.s. sich mit der Erde vermischte und Allah daraus Yajuj und Majuj erschaffen hat. Hier bei dieser Ansicht gibt es aber keine Beweise und niemand von den zuverlässigen Gelehrten vertrat diese Ansicht. Siehe An-Nihaya, Al-Fitan wal-Malahim, Band 1, Seite 152 bis 153. Ibn Hajar sagte, diese Ansicht fanden wir bei keinem der Gelehrten, außer bei Ka'b al-Akhbar. Jedoch wird sie von einem vom Propheten sallallahu alaihi wasallam überlieferten Hadith zurückgewiesen, der betont, dass sie zweifellos von Adam und Hawa alaihi salam abstammen. Fath al-Bari, Band 13, Seite 107. Und Ibn Kathir sagt auch, Yajuj und Majuj stammen von Yafith, dem Vater eines Turkvolks, ab. Und Yafith ist einer der Söhne Nuhs, a.s. Siehe An-Nihaya, Al-Fitan wal-Malahim, Band 1, Seite 153. Aber Allah alam, was für uns wichtig ist, ist, sie sind von den Kindern Adams. Taib. Und der Beweis dafür ist der Hadith, der von Bukhari rahimahullah überliefert wurde und in dem Abu Sa'id al-Khudri berichtete, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, O Adam, dann sagt Adam zu Befehl, alles Gute kommt von dir. Dann sagt er, bringe Ba'th al-Nar heraus. Dann fragt er, was ist Ba'th al-Nar? Er sagt, von allen 1000 bringst du 999 heraus. Dann altern die Kinder und jeder Schwangere gebärt, was sie in sich trägt. Und du siehst die Menschen trunken, obwohl sie nicht betrunken sind. Aber die Strafe Allahs ist streng. Sie fragten, und wer von uns ist dieser eine? Er, yani der Prophet sallallahu alaihi wasallam, sagte, erfreut euch, denn von euch ist einer und 1000 von Yajuj und Majuj. Sahih Bukhari, Band 6, Seite 382. Und Abdullah ibn Umar berichtete, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Yajuj und Majuj sind von den Nachkommen Adams, und würden sie ausbrechen, da würden sie der Menschenleben vernichten, und es wird niemand von Yajuj und Majuj sterben, bis jeder von ihnen 1000 und mehr Kinder hinterlässt. Minhad al-Ma'bud fi Tartib Musnad al-Tayalisi, Band 2, Seite 219, und Fath al-Bari, Band 13, Seite 107. Also wir sehen, dass ihre Anzahl gewaltig ist, von Yajuj und Majuj. Tayyib. Ihre Beschreibung, was ihre Beschreibung angeht, die in den Ahadith überliefert wurden, so ähneln sie ihren Stammesverwandten von den unwissenden mongolischen Turkvolk mit kleinen Augen, kurzen, platt gedrückten Nasen, grauem Haar, breitem Gesicht, als wären ihre Gesichter runde Eisenpanzer, dem Turkvolk und ihre Hautfarbe ähnelnd. Siehe An-Nihaya al-Fitan wal-Malahim. Imam Ahmed überlieferte, dass Ibn Harmala berichtete, dass seine Tante sagte, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hielt eine Ansprache und seine Finger trugen einen Verband wegen eines Skorpionsstichs, und er sagte, ihr sagt, es gibt keinen Feind. Und ihr werdet so lange einen Feind bekämpfen, bis Yajuj und Majuj ausbrechen. Sie haben breite Gesichter, kleine Augen, graue Haare, und sie werden von jeder Anhöhe schnell herbeilaufen. Ihre Gesichter ähneln runden Eisenpanzern. Musnad Imam Ahmed, Band 5, Seite 271. So. Jetzt schauen wir uns an, inshallah, die Belege für das Ausbrechen von Yajuj und Majuj. Die Beweise dafür sind im Koran und Sunna. Wir schauen uns an Surah 21, Vers 96 bis 97. Der erste Beweis aus dem Koran. Bis die Sperrmauer von Yajuj und Majuj geöffnet wird. Hatta idha futihat Yajuj wa Majuj. Und sie von jeder Anhöhe schnell herbeilaufen und das wahre Versprechen nahe gerückt ist, da werden sogleich die Blicke derjenigen, die ungläubig sind, starr werden. O wehe uns, wir waren dessen ja unachtsam. Nein, vielmehr pflegten wir Unrecht zu tun. Und zweiter Beweis, Allah subhanahu wa ta'ala sagt auch, Surah 18, Vers 92 bis 99, hierauf verfolgte er einen Weg, bis als er den Ort zwischen den beiden Bergen erreichte, er diesseits von ihnen ein Volk fand, das beinahe kein Wort verstand. Sie sagten, O Dhulqarnain, Yajuj und Majuj stiften Unheil auf der Erde. Sollen wir dir eine Gebühr dafür aussetzen, dass du zwischen uns und ihnen eine Sperrmauer errichtest? Er sagte, was mir mein Herr an fester Stellung verliehen hat, ist besser als eure Gebühr. Doch helft mir mit eurer Arbeitskraft, damit ich zwischen euch und ihnen eine aufgeschütteten Wall errichte. Bringt mir die Eisenstücke. Als er nun zwischen den beiden Berghängen gleich hoch aufgeschüttet hatte, sagte er, blast jetzt. Als er es zum Glühen gebracht hatte, sagte er, bringt mir, damit ich es darüber gieße, geschmolzenes Kupfer. So konnten sie ihn weder überwinden, noch konnten sie ihn durchbrechen. Er sagte, das ist eine Barmherzigkeit von meinem Herrn. Wenn dann das Versprechen meines Herrn eintrifft, lässt er ihn in sich zusammensinken. Und das Versprechen meines Herrn ist wahr. Wir lassen die einen von ihnen an jenem Tag wie Wogen unter die anderen geraten, und es wird ins Horn geblasen. Dann versammeln wir sie vollständig. Also diese Verse belegen, dass Allah subhanahu wa ta'ala Dhul-Qarnayn, den aufrichtigen, rechtschaffenen König, dienstbar machte, um eine Sperrmauer zwischen Yajuj und Majuj und den Menschen zu errichten. Und wenn dann die ausgemachte und vorgesehene Zeit eintrifft und die Stunde naht, bricht die Sperrmauer zusammen und Yajuj und Majuj brechen mit einer hohen Geschwindigkeit und in sehr großen Scharen, ja, eine sehr große Anzahl aus, sodass ihn kein Mensch standhalten kann, sie wie die Wogen, wie die Wellen und die anderen geraten und Schaden und Unheil über die Menschen bringen. Das ist ein Zeichen für das bevorstehende blasenden Zorn, den Untergang des Diesseits und das Eintreten der Stunde. Siehe Tabari, Band 16, Seite 15 bis 28 und Band 17, Seite 87 bis 92 und Tafsir ibn Kathir, Band 5, Seite 191 bis 196 und Band 5, Seite 366 bis 372 und Tafsir al-Qurtubi, Band 11, Seite 341 bis 342. So. Jetzt schauen wir einige Hadith an, inshallah, die das belegen. Erstens, der Hadith in Sahih Bukhari, Band 6, Seite 381 und Band 13, Seite 106 und Sahih Muslim, Band 18, Seite 2 bis 4, wird überliefert, dass Umm Habiba bint Abu Sufyan berichtete, dass Zainab bint Jash berichtete, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam eines Tages erschrocken zu ihr kam und sagte: La ilaha illallah, es gibt keine Anbetungswürdigen außer Allah. Wehe den Arabern vor einem Übel, das kurz bevorsteht. Heute wurde von der Sperrmauer von Yajuj und Majuj so viel geöffnet, und er bildete mit seinem Daumen und den nachfolgenden Finger einen Kreis. Ich sagte: O Prophet, gehen wir zugrunde, obwohl unter uns die Rechtschaffenen sind? Er sagte ja, wenn Al-Khabath, das vermehrte Töten, stark verbreitet ist. Der zweite Hadith, den An-Nawas ibn Sam'an radiallahu anhu berichtete, heißt es: Allah subhanahu wa ta'ala offenbart Isa alayhi salam, dass ich Menschen ausbrechen ließ, die niemand zu besiegen vermag. So führe meine Diener zum Tur, an den Berg, und Allah sende Yajuj und Majuj, und sie laufen von jeder Anhöhe schnell herbei. So dann passieren sie den See von Tabariya, also Palästina, und trinken ihn aus, bis der letzte von ihnen kommt und sagt: Hier gab es einmal Wasser. Yani so eine gewaltige Menge. Der Prophet Isa a.s. und seine Gefährten werden umzingelt. So saß der Schädel eines Tieres, eines Stiers meine ich, so saß der Schädel eines Stiers. Ja, hieran sieht man, dass sie gar kein Essen mehr haben und kein Trinken und so weiter. So dass ein sogar Kopf von einem Stier ist ein lieber, so dass der Schädel eines Stiers ihm lieber ist, als es euch 100 Dinare sind. 100 Dinare ist eine Menge Geld, ja, damals. Ein Dinar ist eine Goldmünze, 100 Goldmünzen, ja, ist viel Geld. So wenden sich Isa a.s. und seine Gefährten an Allah und bitten ihn, dann entsendet Allah An-Naghaf, eine Wurmart, die in den Nasen von Kamelen und Schafen vorkommt, in ihre Hälse, so dass sie alle wie ein Einzelner sofort sterben. Dann werden Isa a.s. und seine Gefährten vom Berg auf die Erde gebracht und finden keine Stelle ohne deren Leichen und Gestank. Dann wenden sich Isa a.s. und seine Gefährten an Allah und bitten ihn, dann entsendet er Vögel, deren Hälse wie die von Kamelen sind. Sie tragen die Leichen dorthin, wo Allah es vorgesehen hat. Ja, wenn ihre Hälse schon wie Kamele sind, wie groß ist dann der gesamte Vogel? Also wird wahrscheinlich gewaltig sein. Allah a'lam. Taib. Sahih Muslim, Band 18, Seite 68 bis 69. So, jetzt reden wir inshallah über die Sperrmauer von Yajuj und Majuj. Dhulqarnain a.s. hat die Sperma von Yejuj und Mejuj gebaut, nachdem ihre Nachbarn ihn um Hilfe vor ihnen gebeten haben. Wie es im Koran erwähnt wird, Surah 18, Vers 94 bis 95, sie sagten, O Dhulqarnain, Yejuj und Mejuj stiften Unheil auf der Erde, sollen wir dir eine Gebühr dafür aussetzen, dass du zwischen uns und ihnen eine Sperrmauer errichtest? Er sagte, was mir mein Herr an fester Stellung verliehen hat, ist besser als eure Gebühr. Doch helft mir mit eurer Arbeitskraft, damit ich zwischen euch und ihnen einen aufgeschütteten Wall errichte. Al-Ja'al bainakum wa bainahum radama. Radama bedeutet komplette Mauer, yani. Keine Lücken. Und das ist, was über die Sperrmauer überliefert wurde. Was aber den Ort der Sperrmauer angeht, so liegt diese im Osten. Siehe Tafsir ibn Kathir, Band 5, Seite 191, gemäß dem Vers, bis als er den Ort des Sonnenaufgangs erreichte, Surah 18, Vers 90. Aber der genaue Ort dieser Sperrmauer ist nicht bekannt. Wallahu a'lam. Wir machen weiter mit dem 4, 5 und 6. Zeichen. Die drei Erdrutsche. So. Bedeutung des Erdrutsches. Ein Ort erleidet einen Erdrutsch, wenn ein Teil davon oder alles ins Erdinnere fällt. Also das ist die Bedeutung von einem Erdrutsch. So heißt es in dem Vers, Surah 28, Vers 81. Da ließen wir mit ihm und mit seiner Wohnstätte die Erde versinken. Die drei Erdrutsche sind eines der großen Zeichen der Stunde, die in den Ahadith, die von den großen Zeichen handeln, genannt werden. Und die Belege für die Erdrutsche aus der Sunna sind, wir erwähnen zwei inshallah, erstens von Hudhayf ibn Usayd, radiallahu anhu, berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, die Stunde wird nicht eintreffen, bis ihr 10 Zeichen seht. Davon nannte er 3 Erdrutsche. Einen Erdrutsch im Osten, einen Erdrutsch im Westen und einen Erdrutsch auf der arabischen Halbinsel. Sahih Muslim, Band 18, Seite 27 bis 28. Und der zweite Beweis von Salama radiallahu anha. Sie sagte, ich hörte den Propheten sallallahu alaihi wasallam sagen, nach mir wird es einen Erdrutsch im Osten, einen Erdrutsch im Westen und einen Erdrutsch auf der arabischen Halbinsel geben. Ich fragte ihn, O Gesandter Allah sallallahu alaihi wasallam, geschieht ein Erdrutsch, obwohl sich in dem betroffenen Ort die Rechtschaffenen befinden? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, ja, wenn sich unter ihren Leuten das Töten vermehrt. Majma' al-Zawa'id, Band 18, Seite 11. Tayyib. Die Frage, die wir uns stellen, ist, ereigneten sich diese Erdrutsche bereits? Diese drei Erdrutsche haben sich ebenso wie die anderen großen Zeichen der Stunde noch nicht ereignet, auch wenn einige Gelehrte die Ansicht vertreten, dass sie bereits passiert sind, wie etwa der Gelehrte Sharif al-Barzanji, Zir al-Risha'a, Al-Aisha, Seite 49. Richtig ist jedoch, dass sich bis jetzt nichts davon ereignete. Vielmehr gab es einige Erdrutsche an verschiedenen Orten und zu verschiedenen weit auseinanderliegenden Zeiten, welche zu den kleinen Zeichen der Stunde gehören, wie wir erwähnt hatten. Also das vermehrte Beben. Und was diese drei Erdrutsche angeht, so werden diese gewaltiger und flächendeckender, also gewaltiger, größer und so weiter sein, sowohl im Osten als auch im Westen und auf der arabischen Halbinsel. Ibn Hajar rahimullah sagte, es ereigneten sich Erdrutsche an verschiedenen Orten, jedoch ist es wahrscheinlich, dass mit den drei Erdrutschen gemeint ist, dass das Ausmaß weitaus größer ist als die bisher bekannten, dergestalt, dass sie Flächen der Kinder bzw. heftiger ausfallen. Sie, Fath al-Bari, Band 13, Seite 84. Gestützt wird dies durch den Inhalt des Hadith, in dem es heißt, dass sie dann geschehen, wenn das Vermehrte töten und die vielen Sünden sich mehren. Und Allah ist am besten, wa alam. Und wir beenden hier inshallah und machen das nächste Mal bei dem 17 großen Zeichen weiter und werden dann inshallah die Vortragsreihe über die Zeichen der Stunde beenden inshallah. Und Allah ist es am besten, wa Allahu a'lam, wa sallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين